Упражнение 26, страница 78. Im Warenhaus. Dieter Krause macht bald mit seiner Frau Jutta eine Reise an die Ostsee. Die Reise beginnt am 25. April. Heute ist schon der 21. April. 3 Tage bleiben bis zur Abreise. Dieter und Jutta bereiten sich auf die Reise vor. Sie gehen nach Feierabend ins Warenhaus, denn sie wollen dort einen Anzug für Dieter, Schuhe für Jutta und einen Koffer kaufen. Die Abteilung Herrenbekleidung befindet sich im 1. Stock. Dieter und Jutta steigen die Treppe hinauf. »Bitte, was wünschen Sie?«, fragt der Verkäufer. »Ich möchte einen dunklen Anzug Größe 50«, sagt Dieter. »In welcher Farbe, bitte?«, fragt der Verkäufer. »Ich möchte in Braun«, sagt Dieter. Der Verkäufer zeigt 2 Anzüge in Braun. »Was kosten diese Anzüge?«, fragt Jutta. »Der hellbraune Anzug ist nicht teuer. 150 Mark. Der dunkelbraune Anzug ist teurer. Er kostet 190 Mark«, antwortet der Verkäufer. »Der dunkelbraune Anzug gefällt mir besser. Probiere ihn an«, sagt Jutta. Dieter probiert den Anzug an. Der Anzug passt ihm gut. Wir nehmen den Anzug an der Warenausgabe. Dann gehen die Eheleute in den 2. Stock. Hier wollen sie Schuhe für Jutta kaufen. In der Schuhabteilung wählt Jutta ein paar Schuhe. Die Schuhe gefallen ihr, aber sie drücken ein wenig. »Geben Sie mir bitte ein anderes Paar, eine Nummer größer«, sagt sie. Der Verkäufer gibt Jutta ein anderes Paar. Diese Schuhe passen ihr sehr gut. Jutta ist zufrieden. Sie kauft die Schuhe. Nun wollen sie noch einen Koffer für die Reise kaufen. In der Abteilung Lederwaren, die sich im Erdgeschoss befindet, wählt Dieter einen schwarzen Koffer. »Ist der Koffer nicht zu groß?«, fragt Jutta. »Siehst du den hellbraunen Koffer, der dort rechts liegt?« »Er ist kleiner als der schwarze Koffer. Ich glaube, er ist aus natürlichem Leder.« »Du hast recht. Der Koffer ist aus natürlichem Leder. Aber er ist nicht billig. Er kostet 80 Mark.« »Hast du so viel Geld?« Dieter und Jutta kaufen den Koffer und legen ihre Einkäufe in den Koffer hinein. Links ist die Abteilung Kurzwaren. Die Eheleute wollen eine Krawatte zum braunen Anzug wählen. »Die Wahl ist nicht schlecht, nicht wahr?«, sagt Jutta. »Wer die Wahl hat, hat die Qual. Viele passen zu meinem braunen Anzug gut. Meiner Meinung nach passt diese bunte Krawatte am besten«, sagt Dieter. Sie kaufen die Krawatte und verlassen das Warenhaus. Beide sind mit den Einkäufen zufrieden.